ist eine Frage der Zeit, bevor ich zurückgehe. Eine Frage der Zeit, bis ich gehe dann heim. Ich bin fort von ihm, doch nun schon eine Zeit lang. Und ich lebt mein Leben, dacht, das ist es für mich. Doch ist's ein lang, lang Weg von jetzt bis vielleicht dann irgendwann. Und das Warten darauf wirklich umringt mich. Oh, ist eine Frage der Zeit, bevor ich zurückgehe. Eine Frage der Zeit, oh, ich geh dann heim, ein weiter Weg, ich weiß. Und er wird nicht leicht sein, sie wird mich wiedersehen. Ist ne Frage der Zeit. Ich glaub, ich nehm den Zug gleich heute früh am Morgen, nur um zu sehen, ob ich auch komme damit klar. Doch der Zug fährt nicht sehr oft, er fährt nur manchmal. So ich glaub, mal besser auf nen anderen Tag. Ist ne Frage der Zeit, bevor ich zurückgehe. Eine Frage der Zeit, bis ich gehe dann heim. Ein weiter Weg, ich weiß, und er wird nicht leicht sein. Sie wird mich wiedersehen. Ist eine Frage der Zeit. Sie wird sehen mich, ich weiß, ist eine Frage der Zeit.